Glaubensbahn. Tritt auf die Glaubensbahn. Gott hat den Stein gelegt, dir Zion hält und trägt. Tritt auf die Glaubensbahn, tritt auf die Glaubensbahn. Gott hat den Stein gelegt, dir Zion hält und auf die Glaubensbahn.